passieren, sei dir zu verlieren, vor Nacht. Streichholz und sieh, was das Dunkle versteckt, was die Ängste erweckt in finsterer Nacht. Komm, wir füttern das Monster dort unter dem Bett. Eigentlich wirkt es doch ganz nett, wie es dort. Lüftet auf glücklosen Hand.